daran erinnern, wie ich geboren wurde. Ich weiß auch nicht mehr, was ich zu meinem ersten Weihnachtsfest gekriegt habe und nichts von meinem allerersten Picknick, aber dafür weiß ich ganz genau, wann ich das erste Mal die süßeste Stimme in der ganzen Welt hatte. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Thank you.